Heute vor einem Jahr hatte ich das große Glück, dass mir ein Mensch vor seinem Tode sein Herz gespendet hat. Ohne diese Gabe hätte ich nicht mehr lange gelebt. Meinen unbekannten Mitmenschen, der mir das Leben zum zweiten Mal geschenkt hat, werde ich für immer mit Dankbarkeit in meinem Herzen bewahren. Ich hoffe, dass meine Freude und Dankbarkeit allen, die diesen Brief lesen, ein wenig ihre Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen lindern möge. Einverleibung. Neubeginn mit einem Spenderherz. Eine Sendung von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es bedeutet was, das eigene Herz loslassen zu müssen und ein neues in sich zu integrieren. Es ist ein Muskel. Und es ist gleichzeitig das psychosomatische Organ schlechthin. Katharina Tigges-Limmer leitet die Abteilung Medizinpsychologie an Deutschlands größtem Herztransplantationszentrum in Bad Oeynhausen. Das Klinikum gehört zur Universität Bochum und ist die zentrale Anlaufstelle für alle Patienten aus dem weiteren Umkreis des Ruhrgebiets, denen nur noch mit einer Herztransplantation geholfen werden kann. 73 Herzen wurden hier im vergangenen Jahr verpflanzt. Der Eingriff ist für die hochspezialisierten Chirurgenteams beinahe schon Routine. Doch ihre Kunstfertigkeit allein garantiert nicht den Erfolg der Operation. Entscheidend ist, ob der Körper das neue Organ annimmt. Das hängt von der richtigen Wahl und Dosierung der Immunsuppressiva ab, die die körpereigene Abwehr davon abhalten sollen, gegen das fremde Gewebe vorzugehen. Es hängt aber auch davon ab, ob und wie die Patienten das neue Herz psychisch annehmen. Das Herz gibt uns ja Rückmeldung über unsere Emotionalität, wie sonst kein anderes Organ. Also wenn ich Angst habe, dann schlägt es schneller, dann jagt es. Wenn ich traurig bin, fühlt es sich schwerer an. Wenn ich mich frisch verliebt habe oder liebe, dann fühlt es sich ja schon weiter an. Es ist also das Gefühl, was ich erlebe. Und das Herz fühlt nicht, aber das Herz reagiert durch die Stresshormone. Das ist für meine Welt auch total Realität, dass an dem Herzen mehr dran ist als nur der Muskel natürlich. Der Chirurg Kavus Hakim blickt mit Endoskopkameras den Patienten buchstäblich ins Herz. Er erkennt genau, ob die Klappen richtig schließen, ob der Muskel noch zuverlässig pumpt. Wenn ein schwaches Herz nicht mehr zu stärken ist, kann er es ersetzen durch ein Spenderorgan, falls ein passendes zur Verfügung steht. Oder durch ein künstliches Herz, eine Maschine, die zumindest vorübergehend die Funktion jenes Organs übernimmt, das viele Menschen als den Ort ihrer Seele ansehen. Das gehört für mich zu dem Bereich der Dinge, die am Herzen angeknüpft sind, emotional, im kulturellen Bewusstsein. Das hat sicherlich seine Ursprünge in einer abergläubischen, nicht wissenschaftlichen Welt, aber dennoch ist das Realität, weil es für die Leute subjektiv mit Realität zu tun hat. Ja, da geht es um Liebe, um Trauer, um all die Dinge, die am Herzen halt angeknüpft sind, unabhängig von den biologischen Dingen oder von den naturwissenschaftlichen Dingen. Diese Dinge spielen eine riesige Rolle. Ja, warum ich? Angst. Warum ich eigentlich? Keine Luft gekriegt, konnte nicht mehr laufen. Angst und Schmerz. Je mehr Rhythmusstörungen ich gekriegt habe, desto mehr Vertrauen habe ich zu meinem Herzen verloren. Und ich hatte furchtbare Angst, meine Kinder könnten aus der Schule kommen und mich zu Hause tot auffinden. 15 Jahre lang hatte die Arzthelferin Silvia Messerschmidt aus Moers mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen. Sie begann während ihrer ersten Schwangerschaft. Leistungssport und Showtanz musste sie aufgeben, aber sie blieb stark genug, um noch 2 Töchter zur Welt zu bringen. Für ihre Kinder wurde es später zur Routine, den Notarzt zu rufen, wenn die Mutter wieder einmal zusammengebrochen war. Mit 45 musste sie nach einem Herzstillstand in einem ICE reanimiert und anschließend nach Bad Oeynhausen geflogen werden. Meine Leistungsfähigkeit lag schon unter 20%. Und dann haben sie immer wieder natürlich Untersuchungen gemacht und haben dann auch versucht, mich auf die Liste zu kriegen. Aber die Werte waren so, dass ich immer nur urgent gemeldet war. Also nicht hochdringlich, sondern nur dringlich. Dann haben sie sogar in Erwägung gezogen, mich nach Hause zu schicken. Da habe ich aber dann gebeten, dass sie das nicht tun. Mein Gefühl hat mir gesagt, das geht nicht, weil ich da schon gespürt habe, es wird schlechter. Es gibt einige, die sagen, ich möchte mich gerne von meinem Herzen verabschieden. Ein bisschen so, wie man sich von einer Liebe verabschiedet, damit man sich für die neue Liebe wirklich öffnen kann. So, daran merkt man wieder, wie psychosomatisch eingefärbt das Herz ist. Man fühlt das so. Und ich habe das genauso gefühlt. Und ich habe dann mit der Frau Tigges-Limmer ganz, ganz tolle Gespräche geführt. Sie hat mir vorgeschlagen, eine Schatzkiste zu packen, in die ich alle meine Erinnerungen lege. Ich hatte eben Angst, das zu verlieren. Man muss sich dann Brücken bauen, um mit diesen Gedanken zurechtzukommen. Ich habe ihr also diese Schatzkiste wirklich symbolisch überreicht, nachdem ich sicher war, ich habe alles gepackt. Sie hat mir dann versprochen, sobald ich transplantiert bin, kommt sie zu mir. Ich hatte ja am 17. August 2003 meinen Todestag und wenn ich da nicht an die Maschine gelegt worden wäre, dann wäre ich nicht mehr. Das ist ganz klar. Also den Tag hätte ich nicht überlebt ohne Maschine. Nichts ahnend war Carola Humpert aus Hessisch-Oldendorf wegen Magenschmerzen zur Hausärztin gegangen. Nach einer Reihe von Fehldiagnosen in verschiedenen Kliniken wurde eine weit fortgeschrittene Herzmuskelentzündung festgestellt und die damals 33-Jährige in ein künstliches Koma gelegt. Wo ich wach wurde, waren fast 3 Wochen vergangen. Und da hatte ich 2 so Plastikkammern auf dem Bauch liegen und ganz viele Schläuche und eine riesengroße Maschine, die war fast so groß wie ein Kühlschrank. Da hieß es dann, das ist erstmal mein Herzersatz. Carola Humpert blieb weitere 3 Wochen an das künstliche Herz angeschlossen. Ihr Mann Carsten besuchte sie täglich und brachte die damals 6-jährige Tochter Alice mit. Mit den Pflegern haben wir oft auf dem Zimmer geredet. Ja, ganz oft, ja. Ja, und dann habe ich halt mit meinem Papa die ganze Zeit geredet, habe mir das alles erklären lassen, ins Detail. Das war kurz vor der Einschulung, oh Gott. Ja, das war das Schlimmste überhaupt. Ich hatte schon alles besorgt. Wir hatten alles geplant. Ich hatte schon ja. Zuckertüte und neue Kleidung und Schulranzen hatte ich ja alle schon besorgt. Sämtliche Feierlichkeiten wurden abgesagt und dann war das eine ganz normale Einschulung. Wobei die Tochter dann auch dran zu knabbern hatte. 5,5 Jahre lang ging alles gut. Bis Carola Humpert 2008 plötzlich spürte, wie auch ihr 2. Herz immer schwächer wurde. Wurde festgestellt, dass halt das Herz nach und nach abstirbt. Ne? Ja. Und das war so 2-3 Tage vor Heiligabend. Da wurde halt uns mitgeteilt, dass ich sterben werde. Und so haben wir dann auch erstmal hier Weihnachten verbracht und Silvester verbracht. Und dann wurde mir halt der Vorschlag gemacht, dass mich nochmal auf die Liste setzen. Die Ärzte in Oeynhausen haben uns immer gesagt, wie lang diese Liste ist, wie viele Menschen da draufstehen und dass man schon Glück hat, wenn man da 1 kriegt. Ich glaube auch, die im Zimmer neben dir lag, hat da schon fast 1 Jahr gelegen. Ne? Ja. Und die war seelisch schon fast am Ende. Also dann war es halt für mich erstmal schwer zu verstehen, wie man so viel Glück haben kann, dass man dann noch ein 2. kriegt. Ich bin eigentlich immer so der Kämpfertyp. Aber natürlich gab es immer wieder Momente, ja, wo man einfach da steht und denkt, ja, warum ich? Warum ich eigentlich? Was mich ebenso traurig gemacht hat, war halt, weil wir uns ständig voneinander verabschieden mussten. Ne? Mehrmals. Dieses, man weiß ja nicht, wie eine OP ausgeht und so weiter. Und dann immer dieses Verabschieden voneinander, das ist ja nicht nur vom Mann, das ist ja von allen. Ne? Das ist ja von der Tochter, vom ganzen Leben, ne? An dem man hängt, von den ganzen Tieren. Eigentlich das ganze Leben, was man hat. Man will das ja nicht einfach so aufgeben. Ne? Also kein normaler Mensch will einfach sein Leben so aufgeben. Im Februar 2012 überwiesen die Ärzte Ulrich Nordhus nach Bad Oeynhausen. Dem heute 68-Jährigen aus Dortmund war schon vor Jahren eine Pumpe, die sein Herz unterstützte, implantiert worden. Zwischenzeitlich ging es ihm wieder so gut, dass die Chirurgen dieses Gerät wieder herausnehmen konnten, bis er nach dem Tod seines Bruders gesundheitlich rapide abbaute. Das hat mir das Herz gebrochen, ein bisschen, so würde ich sagen. Und das habe ich auch mit Absicht den Ärzten mal gesagt, aber die verstehen das alle nicht. Da hat keiner darauf reagiert. Nicht einer. Keine Luft gekriegt, konnte nicht mehr laufen. Ich habe Blutdruck gehabt von 60 zu 40 und das ist dann schon Alarm für die Jungs. Da muss jetzt einer sterben. Warten. Damit du weiterleben kannst. Wärterin aus Weiterleben. Und die war seelisch schon fast am Ende. In Deutschland sind fast alle, also im Moment 80-90% der Transplantationen von der Hochdringlichkeitsliste. Im Moment ist es noch so, dass alle Patienten im Transplantationszentrum warten müssen, mit horrenden Wartezeiten. Und das sind psychische Ausnahmesituationen, wie man sie sich kaum sonst vorstellen kann. Die größte emotionale Spannung ist die Wartezeit auf das neue Herz. Weil die Patienten schon sagen, ich warte auf ein neues Herz, bedeutet auch, ich warte auf den Tod eines anderen Menschen. Ein Spenderorgan muss mit der Blutgruppe des Kranken übereinstimmen und nach Größe und Gewicht zu ihm passen. Durchschnittlich warten Patienten in Bad Oeynhausen 140 Tage, also knapp 5 Monate. Bei Ulrich Nordhus sollte es 9 Monate dauern. Ich war ja wie im Knast ein bisschen die ganze Zeit. Dass jemand dann geöffnet wird und dann wird das Herz daraus genommen. Also sehr angenehm war mir der Gedanke schon nicht. Und an die Menschen zu denken, die dann zurückbleiben, noch unangenehmer. Ich habe immer mich anfangs damit auseinandergesetzt, dass ich gedacht habe, da muss jetzt einer sterben, damit du weiterleben kannst. Dieser andere Mensch stirbt natürlich nicht für mich, der stirbt sowieso. Aber vielleicht könnte man es so sagen, mein neues Glück fußt auf dem Tod. Und das ist schon eine existenzielle Krise. Viele lassen das gar nicht zu, die verdrängen das und verdrängen ist ein guter Mechanismus. Es ist nicht immer alles günstig aufzuarbeiten. Aufarbeitung bedeutet auch kardiale Belastung, also Herzbelastung. Und wir müssen ganz genau gucken, welche Konflikte können wir jetzt noch benennen und aufarbeiten und welche lassen wir lieber ruhen. Scherzeshalber hat man dann gesagt, ach, die Motorradzeit fängt an. Aber natürlich macht man so scherzeshalber Sprüche, aber um Gottes Willen, nein, sollen alle weiterleben. Für mich war es die letzte Hoffnung, meine Frau zu behalten. Es ist halt ein Schicksal, klar, natürlich. Es muss ja auch alles genau passen. Wie lange das dauern kann, sieht man ja immer wieder. Denn so manch einer liegt da ja 1,5-2 Jahre und wartet und wartet. Viele, viele sterben in dieser Wartezeit, leider. Die Angehörigen sind unsere Patienten zweiter Ordnung. Die sind super mit belastet. Die warten ja genauso auf das neue Herz. Ich war an sich immer eingeschlossen, aber auch in mir selbst eingeschlossen. Immer alleine. Ich glaube, dann betrachtet man sich nicht so wie jemand von außen. Meine Wirkung auf die Umwelt, das ist mir überhaupt nicht bewusst. Er war auch am Ende. Nach diesen 9 Monaten, die Ärzte da, die haben auch gesagt, es gibt nichts anderes. Wir können nichts mehr machen. Auch die Krankenschwestern, ne, die haben mir gesagt, wenn ein Herz kommt, vielleicht kann er nicht mehr halten. Seine Frau Ines Moreno, die Ulrich Nordhus auf Ibiza kennenlernte, wo er mehrere Jahre lebte, erzählt, dass ihr Mann irgendwann gar nicht mehr aufstehen konnte. Während der Wartezeit ist Ines Moreno an Krebs erkrankt und brauchte eine Chemotherapie. Sie hatte Angst, dass sie ihrem Mann nicht mehr nahe kommen durfte, dass ihn ihre starken Medikamente gefährdeten. Die Ärzte hatten keine Bedenken. Für mich war auch nicht so schlimm. Nee, wirklich, war nicht so schlimm. Ja, wir haben ein bisschen zusammen geweint. Aber dann war okay, ne? Und ich bin trotzdem immer da gefahren. Das war also immer eine schöne Zeit. Wir haben viel gelacht, ne? Ja. Die Krankenschwester, die sind gekommen, weil die hören, dass wir lachen und die sagen, ach, wie schön, ihn so lachen zu hören. Ich denke, dass diese Situation hat uns auch noch mehr näher gemacht, ne? Nach den Erfahrungen von Katharina Tigges-Limmer schweißt gerade die Phase großer Belastungen viele Paare zusammen. Konflikte werden dann oft ausgeblendet. Silvia Messerschmidts Mann hatte immer wieder miterlebt, wie der Notarzt kommen musste, weil seine Frau schwere Herzrhythmusstörungen hatte. Während ihrer vielen Krankenhausaufenthalte versorgte er die 3 Kinder. Nach 15 Jahren hielt er es nicht mehr aus und trennte sich von ihr. Wenige Monate später brach Silvia Messerschmidt im ICE zusammen und musste transplantiert werden. Die Kinder sind damit aufgewachsen. Die sind wirklich von Anfang an einmal mit der Krankheit aufgewachsen. Und als sie alt genug waren, haben sie natürlich auch dann Fragen gestellt. Und ich bin da mal sehr offen mit umgegangen und habe ihnen dann auch natürlich kindgerecht erzählt, was denn da dann passieren würde, wenn. Immer altersentsprechend hat man etwas mehr erklärt. Und für die Kinder war ganz klar, so wird das passieren. Also mit 14 und 15 wussten die alles darüber. Soll man so anlügen? Und dann, wenn ich die OP nicht überlebt hätte, was dann? Dann soll er ihr Märchen erzählen von irgendeinem Engel im Himmel oder was? Nee, das ist nicht unseres. Wenn der Vater oder die Mutter herzkrank ist, ängstigen Kinder sich. Sie wollen wissen, ob ein Leben mit einem fremden Herzen funktionieren kann. Deshalb hat die Klinik in Bad Oeynhausen ein Kinderbuch herausgegeben. Papa bekommt ein neues Herz. Es ist wie ein Comic gestaltet. Eine junge Frau, die selbst Patientin war, hat die Bilder gemalt. Mitarbeiter der Klinik beantworten in einfachen, kurzen Texten Fragen, die Kinder häufig stellen. Muss der Papa das Herz wieder abgeben? Darf er das jetzt für immer behalten? Muss er das wieder abgeben? Wie macht ihr das da rein? Von welchem Baum nehmt ihr das? Wo ist der Herzbaum? Ausgelöst hat das ein Kind, was mich gefragt hat, wenn der Papa feste hüpft, fällt das Herz dann raus? Das war eine kluge Siebenjährige. Und dann habe ich dem Kind das erklärt, warum das nicht passieren wird. Und dann hat der Vater, also der Patient, der auf das Herz wartete, gesagt, ich habe mir schon gedacht, die nähen, aber dass sie zusätzlich noch Kleber nehmen, das wusste ich ja auch nicht. Es gibt nichts, was die Kinder von unseren Transplantierten darauf vorbereitet. Und da haben wir gesagt, okay, die Lücke haben wir jetzt geschlossen. Ist wie ein anderer Mann, ne? Euphorie. Fantastisch, ne? Das war einmalig. Überlebenseuphorie. Dann möchte man ja am liebsten vor Freude in den Himmel springen. Weil man merkt ja auf einmal, wie die Kraft wieder in den Körper zurückkommt. Man kann sich wieder bewegen, ne? Bei der Herzinsuffizienz wird oft über Jahre hinweg ein immer schwächeres Herz, ein immer schwächerer Puls wahrgenommen und vielleicht kaum noch wahrgenommen. Und was oft passiert, ist nach der Transplantation, dass Patienten konfrontiert sind mit einem sehr kräftigen Pulsschlag. Ein transplantiertes Herz arbeitet in der Regel auch am Anfang ein bisschen schneller. Und dann sind Patienten da und sagen, oh, ein schnelles, kräftiges Herz. Oh. Sie haben eine deutliche Präsenz des fremden Organs. Das ist anders als bei Leber, Niere, die vielleicht sich durch Wundschmerz bemerkbar macht, aber nicht durch die eigene Arbeit. Also das Herz wird sehr deutlich. Dadurch wird der Spender auch deutlich. Ich habe also eine sehr starke aggressive Behandlung nach der Transplantation bekommen, weil mein Immunsystem einfach nicht klein zu kriegen war. Nachdem ich wieder wach war, ich weiß leider nicht mehr genau, wie viele Tage ich gebraucht habe. Ich meine 3 Tage. Und dann habe ich in der Zeitung, glaube ich, eine Geschichte gelesen von einer Bäuerin, die durch Kühe zu Tode gekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich hast du von ihr das Herz bekommen. Und war damit ganz zufrieden. Aber ich glaube nicht, dass ich das Fremde in mir, ja, irgendwas von dem anderen habe. Bin ich noch ich? Also, das ist dein Herz jetzt. Ich habe den Menschen gespürt, auch im Krankenhaus. Also ich wusste, da ist irgendwas, was woanders herkommt. Ich habe den Menschen gemerkt. Mehr kann ich an sich auch gar nicht dazu sagen. Ich habe den gemerkt und wenn ich mich da rein versenke, merke ich den immer noch. Das ist einfach diese Ethik mit dem Herz. Und man sagt ja immer, alles kommt vom Herzen, ist vom Herzen und die Leute denken dann auch immer, dass man sich verändert hat, weil man ja ein anderes Herz hat. Dabei ist es ja nur einfach eine Muskelmasse, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Ne? Als Mama angefangen hat, wieder Treppen zu laufen, hat sie an einem Tag nur eine geschafft und dann am nächsten irgendwie 3 oder so. Und dann habe ich irgendwie aus Spaß mal gesagt, ja, das Herz gehört bestimmt ein Spitzensportler oder so. Es hat sich etwas verändert, ja. Ich mochte vorher nie Bratwurst. Und seit ich transplantiert bin, esse ich mit Vorliebe gegrillte Bratwurst. Das ist eine Veränderung, mit der ich gut leben kann. Wir stellen ja sozusagen das Immunsystem kräftig auf den Kopf. Und es gibt Ernährungsumstellungen, weil das Cortison Hunger macht. Klar, weil es den Geschmacksnerven etwas verändert. Das sind Nebenwirkungen von Medikamenten. Im Internet gibt es zahlreiche religiöse oder esoterisch angehauchte Foren, auf denen Transplantierte mutmaßen, sie würden heute das Leben eines anderen leben. Sie könnten spüren, wie ihr Spender ihnen Aufträge erteile. Sie würden seine Vorlieben ausleben oder seinen Lebenszielen nacheifern. Solche Geschichten stammen meist aus angelsächsischen Ländern, in denen die Krankenakten von Spendern teilweise öffentlich zugänglich sind. In Deutschland bleiben Organspender grundsätzlich anonym und ihre Daten unter Verschluss. Niemand erfährt, woher das neue Herz stammt. Mir ist das schon durch den Kopf durch, ne? Das ist ein Mann, das ist eine Frau. Ich wollte es einfach nicht wissen. Ich glaube, die Familie, die dazugehört, ich bin denen sehr dankbar. Aber ich glaube nicht, dass ich ja irgendwas von dem anderen habe. Ich habe das Gefühl, dass das aus Bosnien oder aus irgend so einem Staat da unten kommt. Woher, weiß ich nicht. Das kann sein, ich glaube, das Letzte, was ich in der Süddeutschen gelesen habe, war ein Artikel über ein Buch über den Bosnienkrieg. Und während der Operation und danach habe ich daran gedacht, die ganze Zeit. Und das war an sich Horror, aber das hat mir nichts gemacht. Vielleicht rührt es daher, weiß es nicht. Ich sehe auch immer gewisse Umstände, wie ich mir das vorstelle. Da fallen mir so Beschreibungen von dem Kafka ein. Sowas müsste ich dann an sich niederschreiben. Was sich manifestiert dann immer in Bezug auf die Person, ist so eine Wohnung, die ich an sich liebe. In so einem alten Haus mit ausgetretenen Stufen und kleinen Zimmern in Holz. Also den Menschen sehe ich da überhaupt nicht bei. Ich sehe nur immer, wo das herkommt. Aber ohne mir die Frage überhaupt gestellt zu haben, wo kommt das Herz jetzt her? Wenn sich Empfänger gedanklich zu intensiv und zu lange an einen imaginierten Spender binden, kann das den Erfolg der Transplantation gefährden. Für einen optimalen Heilungsprozess, sagt der Herzchirurg Kavus Hakim, sollten Patienten ihr neues Herz so schnell wie möglich in Besitz nehmen. Wir übergeben das Herz dann an den Empfänger und es ist dann das Herz des Empfängers. Das ist dein Herz, was du jetzt da hast. Das gehört jetzt dir, du musst dich darum kümmern. Das ist nicht mehr das Herz von jemand anderem, sondern das ist dein Herz jetzt. Sich um das neue Herz zu kümmern, heißt vor allem, sich möglichst wenig Viren oder Bakterien auszusetzen. Jeder Kontakt mit Infektionsquellen aktiviert das Immunsystem und könnte das Herz gefährden. Die Klinik in Bad Oeynhausen gibt deshalb transplantierten Patienten einen umfangreichen Regelkatalog mit auf den Weg, der ihren Alltag bestimmen wird. Möglichst alle Haustiere abschaffen, weil sie zahllose Krankheitserreger übertragen. Morgens und abends unterschiedliche Zahnbürsten verwenden, weil Keime in den Borsten erst am nächsten Tag sicher abgestorben sind. Und natürlich größere Menschenmengen meiden. Was ich allerdings erlebt habe, ist, dass Leute dieses Geschenk nicht annehmen konnten, des neuen Herzens, beziehungsweise es leichtfertig aufs Spiel gesetzt haben. Das kommt leider zum Beispiel vor bei Jugendlichen, die man transplantiert. Die haben oft einen Leidensweg, der über 10 Jahre geht und die gesamte Jugend, den Übergang von Kindheit zu Erwachsenenleben betrifft und die dann über die Stränge schlagen. Und zum Beispiel ihre Medikamente nicht regelmäßig einnehmen, nächteweise zum Tanzen unterwegs sind und dann leider mit schlimmen Folgen dann zurückkommen zu uns. Die psychische Betreuung der Patienten und das Abfangen von Angst, Abwehr, allen diesen Dingen hilft den Patienten auch tatsächlich, dass sie besser mitmachen, zum Erfolg mehr beitragen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte. Und bei uns groben Chirurgen oft sehr vernachlässigt, ja, weil wir eben mechanistisch denken. Silvia Messerschmidt hat den ersten wichtigen Schritt zur Genesung gemeinsam mit der Psychologin Katharina Tigges-Limmer getan. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass sie auf der Intensivstation, in dem Moment, wo ich wach wurde, sie an meinem Bett saß und mir sagte, ich bin transplantiert und ich habe da was für Sie. Und ich in meinem Kopf, in meinen Gedanken, diese Schatzkiste in mein neues Herz geschüttet habe. wirklich ausgeschüttet habe und all meine Gefühle, Erinnerungen, alles war wieder bei mir. Und es ist mir nichts verloren gegangen. Und das war so ein schönes Gefühl. Sicher, ich habe auf dem OP-Tisch gelegen. Man hat mir mein Herz entnommen und ein neues eingesetzt. Und in dem Moment hat natürlich ein neues Leben begonnen. Aber das Alte ist damit ja nicht aufgelöst. Und ich kann mein altes Leben von meinem neuen nicht trennen. Das ist eins. Das ist der Lauf des Lebens, meines Lebens. Dankbarkeit. Dogma der Dankbarkeit. Wie drückst du jetzt deine Dankbarkeit aus? Hat man wirklich eine Wahl? Das hört sich vielleicht hart an, aber das war mir im Anfang egal, wo das herkam. Also ich habe nicht den Gedanken gehabt, jemand muss sterben, damit ich das bekomme. Also mit dem Spender habe ich mich beschäftigt. Danach. Nach einem Jahr. Nee, auch vorher, auch im Krankenhaus, ja klar. Ja, man ist halt einfach dankbar, natürlich. Das ist ganz klar. Für mich war es nie das fremde Herz, sondern immer das geschenkte Herz. Weil ich immer davon ausgegangen bin, das hat mir jemand geschenkt. Und es wurde bei jeder Untersuchung immer mehr zu meinem neuen Herzen. Die Menschen tun immer so, als wenn man eine Wahl hat. Hat man wirklich eine Wahl, wenn man da liegt? Man ist am Anfang des Lebens. Wir hatten gerade ein Jahr vorher das Haus gekauft. Wir standen mitten im Leben. Wir hatten beide einen Vollzeitberuf. Man hatte das Kind. Und dann auf einmal hält einem einer einen Strohhalm hin. Das war halt diese Transplantation. Hat man da noch eine Wahl? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es dann einen einzigen gibt, der sagt, nee, das will ich nicht. Als ich die ersten Jahre zur Untersuchung nach Bad Oeynhausen fahren musste, hingen auf der alten Station ganz viele Bilder und Dokumente von Patienten, die ihre Dankbarkeit ausgedrückt haben. Und nach der Transplantation, ich habe mich natürlich von den Schwestern verabschiedet und habe mich bei jedem bedankt, soweit es mir möglich war. Aber ich bin nach Hause gefahren schon mit dem Gefühl, wie drückst du jetzt deine Dankbarkeit aus? Ich wusste nicht, wie. Die eher Extrovertierten machen Zeitungsannoncen, machen einen Kranz an einem Friedhof, an einem Grabmal für den unbekannten Soldaten und hängen ein Schild daneben und für den unbekannten Spender, engagieren sich sehr für Organspende, lassen sich T-Shirts drucken, wo drauf steht, ich bin transplantiert, danke. Irgendwann habe ich dann dem Team von der HTX-Station eine Karte geschrieben und eine große Schachtel Merci geschickt, weil ich dann gedacht habe, bevor du dich überhaupt nicht bedankst, bedankst du dich jetzt so, wie es dir gerade einfällt, ohne weiter darüber nachzudenken, weil es war für mich eine unglaubliche Belastung, mich nicht bedankt zu haben, aber das Gefühl, nicht zu wissen, wie, das hat mich auch so belastet. Die meisten Patienten, ich würde fast sagen alle, sind dem anonymen Spender gegenüber sehr, sehr dankbar. Also es gibt so ein Gefühl von Güte und Dankbarkeit. Und die meisten haben das Bedürfnis, diese Dankbarkeit irgendwie auszudrücken. Vielleicht auch, um sie loszuwerden, damit sie nicht, wir nennen das Dogma der Dankbarkeit, hängen bleiben. Wann mir das wieder richtig zu Bewusstsein gekommen ist, war im März, als ein Jahr vorbei war. Weil man hat die Möglichkeit, anonym an die Menschen zu schreiben, die übrig geblieben sind. Von dem Spender, also Familie, Freunde, Frau. Ein solcher Brief geht an die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Die fragt dann die Angehörigen, ob sie ihn lesen möchten. Falls sie das wollen, wird das Dankschreiben anonym weitergeleitet. Der Absender erfährt davon allerdings nichts, es sei denn, die Angehörigen entschließen sich ebenfalls anonym zu antworten. Das geschieht aber nur ganz selten. Heute vor einem Jahr hatte ich das große Glück, dass mir ein Mensch vor seinem Tode sein Herz gespendet hat. Ohne diese Gabe hätte eine Woche, bevor er den Brief geschrieben hat, war er sehr aufgeregt. Er musste auch wieder ins Krankenhaus, weil sein Puls war total hoch. Und dann hatte er auch Fieber und so und war immer durcheinander. Und waren immer diese Gedanken. Ne? Und wirklich, er hat Gefühl, wie das Leben von einem anderen in sich war. Dann haben wir viel geredet und so. Und dann haben wir gesagt, ich habe dir gesagt, weißt du, vielleicht ist dein Spender, das nach einem Jahr will wieder mit dir ein bisschen zusammensprechen und sagen, ey Mann, jetzt sind wir zusammen, um weiterzuleben. Ne? Mhm. Dann war ein bisschen leichter für dich und dann war erledigt. Und das ist wirklich gut, dass sie mir auch dabei geholfen hat, den Brief zu schreiben. Weil das hat das Thema dann zumindest erstmal erledigt. Nicht erledigt, weil sich das nicht erledigt. Das erleichtert, denke ich. Das ist ein Meilenstein in der Bewältigung der Transplantation. Das ist etwas, wo Sie sagen, ja, jetzt habe ich Danke gesagt und jetzt ist es wirklich meins. Jetzt gehört es mir und jetzt übernehme ich die Verantwortung dafür. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass mein Vater stirbt und dann wird sein Herz raus, also entnommen und jemanden anderen gegeben und derjenige kommt dann an und sagt, ja, vielen Dank, dass wir das Herz von deinem Vater gekriegt haben. Weiß nicht, für mich, nee, das hört sich komisch an. Weil ich finde, dass sich das nicht gehört. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass, weiß nicht, ich glaube, es gibt in solchen Situationen wichtigere Dinge, die man besprechen sollte oder machen sollte, als zu überlegen, wem das Herz gehört hat oder was man jetzt macht, um sich bei der Familie zu bedanken oder sonst was. Das würde ich sowieso nicht machen. Familie Humpert hat sich gegen einen Dankesbrief entschieden, erzählt die mittlerweile 16-jährige Tochter Alice. Dafür saß Carola Humpert nach ihrer ersten Transplantation, als es noch keine psychologische Betreuung gab, auf Bitten der Ärzte an den Betten anderer Patienten und leistete ihnen Beistand, indem sie von ihrer Erfahrung erzählte. Auf diese Erfahrung und auf ihre Familie hat sie sich verlassen, als sie vor 4 Jahren ein zweites Mal transplantiert wurde. Carola Humpert sagt, sie brauche keine Psychologin. Sie will einfach, dass anderen Menschen genauso geholfen wird wie ihr. Deshalb besitzt sie heute einen Organspenderausweis, genau wie ihr Mann Carsten. Das war für mich klar, nachdem ich das mitgekriegt habe, so, was mit meiner Frau da passiert ist. Und unsere Tochter hat auch einen Spenderausweis, selbstverständlich. In der Schule musste die ein Referat halten. Die konnten mehrere Themen sich aussuchen. Mhm. Und da gab es unter anderem Herztransplantationen. Und sie natürlich gleich, ja, ich. Es war nicht anders, als die Geschichte von mir und meiner Familie zu erzählen. Das Referat sollte 20 Minuten dauern. Es war dann 1 Stunde. Weil bei meinen ganzen Mitschülern ganz viele Fragen aufgekommen sind und ich die alle beantwortet habe. Ja, das war dann halt 1 Stunde Vortrag darüber halten, dass Organspende nichts Schlimmes ist. Ein Junge aus meiner Klasse hat mich gefragt, ob meine Mutter sich jetzt anders fühlt oder ob sie sich verändert hat, weil das sind einfach so Fragen, die ganz viele Menschen haben. Ja, ich habe halt meine Klasse sozusagen aufgeklärt. Also jetzt sind mindestens 6 oder 7 Eltern aus meiner Klasse, also die Eltern der Kinder aus meiner Klasse, ja, Organspender. Bei den Kindern ist die Angst geblieben. Zurück im Leben. Ich habe mir so eine alte Maschine aus Ibiza mitgebracht. Zurück im Leben. Meine Freunde, die haben halt gesagt, okay, hat sich ja nichts an ihr sozusagen verändert und so. Also, ne, so. Aber ich habe auch mitgekriegt, dass halt viele Leute, die haben viel Abstand genommen teilweise von uns allen. Aber halt am meisten von Mama. Und es war halt komisch, weil ich habe das nicht verstanden. Weil für mich war es halt so, Mama hat jetzt ein anderes Herz. Dadurch wurde halt ihr Leben gerettet. Da war ich halt froh drüber. Dieser eine Mann hat zu dir gesagt, Gott wollte das nicht oder so. Mhm. Wenn man dann deswegen Freundschaften beendet, anstatt froh zu sein, dass die Person trotzdem dann noch bei einem ist, dann verstehe ich das nicht. Ja, Gott hat bestimmt, dass jetzt mein Ende war und ich habe das jetzt manipuliert. Man wundert sich. Ich glaube, die kommen damit nicht klar, dass man von einem anderen Menschen, sage ich mal, ein Organ gekriegt hat. Da kommen viele nicht mit zurecht. Sondern sich dann tatsächlich ab. Für mich persönlich war es ja eine Riesensache. Und ich habe immer so darüber nachgedacht, wie ich selber auf die Leute reagiert habe, die transplantiert sind, als ich das noch nicht war. Und ich habe diese Menschen so ein bisschen, ja, so irgendwie auch zu einer besonderen Spezies gemacht. Und habe dann gedacht, alle Leute würden mich dann wohl auch so sehen. Es waren ein paar Momente, wo er ganz runter war. Das war wegen seiner Freunde, haben ihn absolut verlassen. Also ich war sehr enttäuscht. Also es hat mich mehr beschäftigt als meine eigene Situation. Das hat mich wirklich so runtergezogen, weil ich das auch nicht verstanden habe. Weil ich das von mir aus nicht nachvollziehen konnte. Bei den Kindern ist die Angst geblieben, dass mir immer noch etwas passieren kann. Oder anfangs war die Angst so stark, dass meine jüngste Tochter dann auch angefangen hat, sich für mich verantwortlich zu fühlen. Das Gefühl gehabt hat, sie müsste auf mich aufpassen. Und hat dadurch ihr eigenes Leben natürlich ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Und die Mädchen haben lange Zeit gebraucht, um festzustellen, dass es mir wieder besser geht, dass ich nicht nur so tue. Weil ich habe natürlich nicht jedes Mal gesagt, wenn ich Rhythmusstörungen hatte. Und ich habe auch nicht jedes Mal gesagt, jetzt geht es mir nicht so gut, weil ich einfach auch wollte, dass die Mädchen das nicht mehr so mitbekommen. Aber die sind natürlich auch sehr feinfühlig geworden über die Jahre und haben mir dann hinterher auch gesagt, ich hätte mich verändert. Ich wäre viel strenger und nicht mehr so nachsichtig. Und das habe ich mir dann gut überlegt und habe wirklich nachgedacht, wie kann das denn? Bis mir dann mal eingefallen ist, ich hatte ja wieder Kraft und konnte Entscheidungen, die ich gefällt habe, auch wieder konsequent zu Ende fällen, sage ich jetzt mal, und den Kindern auch ganz klare Grenzen aufzeigen. Da fehlte mir vorher völlig die Kraft zu. Das, was ich machen wollte, da bin ich jetzt dabei. Wie lange habe ich jetzt das alte Motorrad? Ja, das sind Sachen, die für mich wichtig sind. Ja, ja. Das muss ich irgendwann machen. Ja, ja. Aber ja, das sind 20 Jahre her. Und irgendwann fange ich damit an. Ich habe mir so eine alte Maschine aus Ibiza mitgebracht. Die haben die so eine alte Moto Guzzi. Und damit kann ich dann hier rumfahren. Und fertig. Sonst, nö. So im täglichen Leben bin ich nicht mehr so ungeduldig. Weil also der Horizont der Lebenserwartung, der hat sich für mich erweitert. Obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Ich habe selten an den Tod gedacht in meinem Leben. Und bei allen Unfällen, die ich so hatte mit dem Motorrad, also an den Tod habe ich wenig gedacht. Also ist mir fast egal. Für mich, ja. Für sie nicht, aber für mich. Also jetzt kann es passieren. Jetzt streue ich mich auch nicht mehr. Wenn jetzt sein muss, dann soll es so sein. Der Tod an sich, ich habe da viel schon drüber gelesen und wie man von welchen Seiten das man betrachten kann, weil das ist ja auch interessant, so als Thema. Und für mich reicht es, dass ich irgendwann sterbe. Also ich bin darauf vorbereitet. Ja, also ich kenne ihn. Das bewundert mich nicht. Er ist so. Während Silvia Messerschmidt und Ulrich Nordhus ganz klare Veränderungen in ihrem Leben beschreiben, betont Familie Humpert, dass alles fast wieder so sei wie früher. Nur, dass die Mutter jetzt regelmäßig Medikamente nehmen müsse. Humperts sind entschlossen zur Normalität zurückgekehrt und versuchen, einen Mittelweg zwischen den Auflagen der Ärzte und ihren eigenen Wünschen zu finden. Ich habe das erste Dreivierteljahr nach der ersten Transplantation, da habe ich alles gemieden. Meine Hunde, ich habe mein Pferd gemieden. Ich bin nie einkaufen gegangen, das hat immer mein Mann gemacht und. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, so, ganz so geht das nicht. Ich muss ja nicht mit beiden Händen den Mist rumspielen, ist klar, aber so geht das nicht. Ich muss irgendwie mein Leben leben. Und da gehört halt, meine Tiere gehören da auch zu. Oh ja, und irgendwann, ich glaube Ostern, ne? Also im, ich weiß gar nicht, Oktober bin ich rausgekommen. Hm. Und ich glaube Ostern irgendwann, da habe ich mich raufgeschwungen, ne? Ja. Und dachte so, jetzt, ich gehe jetzt reiten. Also ich finde halt, dass die positiven Tage und die glücklichen und lustigen Tage, den Sommer, die Ausritte und alles, was wir sonst so unternehmen, dass die weitaus überwiegen als die Tage, die man da halt ausstehen muss, ist ganz klar. Die traurigen Tage. Genau deswegen, ja, weil ich halt reite, weil ich viel mit den Hunden spazieren gehe, sag ich mal, werde ich jetzt auch nicht dick, ne? Ich habe ja mein Gewicht gehalten und ich habe halt auch dementsprechend Kraft und Muskeln. Weil wenn ich jetzt nur auf dem Sofa sitzen würde, oh, ich bin transplantiert, ich kann mich nicht mehr bewegen, ja, dann würde ja genau das passieren, was gar nicht gut wäre, ne? Aber wir leben ganz normal weiter, wie vorher auch. Jeden Tag, den man was zusammen unternimmt, ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Ich bin schon dankbar, dass ich diese 10 Jahre jetzt leben durfte und ich hoffe, das werden noch mindestens 20, weil, also, ich bin ja noch jung, möchte mir auch nicht gehen. Also ich hoffe wirklich, dass es noch 20 sind. Ich habe dann immer gesagt, wenn man mich gefragt hat, möchtest du denn alleine bleiben? Da habe ich immer gesagt, da wird mir gar nichts anderes übrig bleiben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo irgendjemanden gibt, der mich haben will. Das war ganz klar für mich. Und dann habe ich irgendwann angefangen und habe gedacht, Mensch, weißt du, du bist auch total zufrieden mit dir selbst. Du brauchst nicht unbedingt einen Mann, um glücklich zu sein. Ja, und als ich das so für mich verinnerlicht hatte, ist mir da plötzlich jemand in den Weg gestiegen und hat mein ganzes Leben über den Haufen geworfen. Der das registriert hat, dass ich transplantiert bin und für den das aber überhaupt kein Problem war. Das war für mich anfangs völlig unverständlich. Und es war so einfach auf einmal. Ich habe also Anfang des Jahres eine Abstoßung gehabt. Bin ich nach Önhausen gefahren, um das untersuchen zu lassen und habe dann unter anderem auch mit der Frau Tigges-Limmer gesprochen. Und die sagte mir dann, ja, psychoimmunologisch ist das eigentlich eine ganz normale Reaktion. Denn wenn man glücklich ist, dann springt das Immunsystem an. Und ja, dadurch, dass ich eben so glücklich war, waren dann die Immunsuppressiva, die ich genommen habe, zu niedrig, um das Abwehrsystem in Schach zu halten. Und da musste ich dann wieder ein bisschen mehr nehmen. Ja, so geht's jetzt dann eben wieder. Aber es war dann ganz einfach so, dass durch dieses Wohlfühlgefühl, durch dieses Glücklichsein einfach, ja, dass ich dadurch eine Abstoßung bekommen habe. Diese Angst begleitet Transplantierte ein Leben lang. Plötzliche Abstoßungsreaktionen sind durch immer neue und immer stärkere Immunsuppressiva medizinisch beherrschbar. Doch in jedem Fall sind die Nebenwirkungen enorm. Vor allem Nieren und Knochen können angegriffen werden und langfristig steigt das Krebsrisiko. Dennoch, man kann mit einem Spenderherz alt werden. Einverleibung. Neubeginn mit einem Spenderherz. Sie hörten ein Feature von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Er sprachen Walter Gontermann und Anja Jatzescher. Ton und Technik Ernst Hartmann und Anna Dein. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.